Bạn đã Si es viernes, nos escuchas en directo. Y si es sábado, estás oyendo la repetición del viernes. Niemandsland, un programa para todos, todas y nadie. Contrabanda FM. Es ist Freitag, der 9. Januar 2009. Willkommen. Ein nasser, kühler, verschnupfter, verregneter Winternachmittag hier in Barcelona. Der gefrorene Atem fällt klirrend vor mir in den Schnee. Es tut weh, wenn ein eiskalter Fuß an ein Hindernis stößt. Zum Naturfreund werde ich nicht mehr werden, aber stolpernd folge ich dir durch deine Kindheitserinnerungswälder, bis es dunkel wird. Und dann folgst du mir, am Himmel verblassen die Sterne, deine Augen funkeln mich an. Seit ich dich kenne, mag ich es gern. Wenn der Winter kommt, dann wird früher dunkel. Eisige Wege erzwingen den Gang am Nah. Warm wird mir überall da, wo du mich berührst. Auf Baggerseen soll man nicht wandeln, aber vorsichtig folge ich dir auf das brüchige Eis deiner Jugend, bis es dunkel wird. Und dann folgst du mir, am Himmel verblassen die Sterne, deine Augen funkeln mich an, seit ich dich kenne. Mag ich es gern, wenn der Winter kommt, da wird's früher dunkel. Dunkel. bin gerast durch dieses Leben, bin geflogen aus den Kurven, hab mich selber ausgenockt und immer weiter gezockt. Wo was los war, ich war da, war der Hexer in jeder Bar. Ich war hinter jeder Grenze und so viel weiter. Mann, ich hab mich selber fast verloren. Doch so ein Hero stürzt ab, steht auf, startet von vorn. Jetzt zieh ich meinen Hut. Du warst immer für mich da, auf dem Highway to Hell. Rockerhelden sterben jung, Rockerhelden leben schnell. Der Mann riskiert so manches für den besonderen Kick. Oft schon eben Jordan, doch du holst mich cool zurück. Denn keiner hat mich je so doll geliebt. Bisschen Schutzengel, der Überstunden, der Überstunden schiebt. Jetzt zieh ich meinen Hut. Vor dir zieh ich meinen Hut. Doch du warst immer bei mir. Das war das erste Lied von Udo Lindenbergs neuem CD-Album Stark wie zwei. Soeben kürzlich erschienen und jetzt hier im Niemandsland unsere Neuvorstellung von dieser Woche. Udo Lindenberg befand sich auch im Herbst letzten Jahres auf Konzerttournee. Da ging es wirklich durch die Republik. Und wie gesagt, er ist nach wie vor einer der namhaftesten und immer noch aktivsten Rockmusiker Deutschlands. Ecke Power hat, ist ja klar, aber die Freude ist groß. Das war das letzte Konzert in Köln an 15.000 Leute. Das war echt ein Hammer, das war total gut. Also sehr gutes Publikum auch. Locker, leicht, easy und so, und alle enorme Stimmung und so, und alle am Dancen. Auch die Bühne da und die Astronauten, ich musste heute ziemlich hoch da raus, ne, in die Bühnendecke und so. Letztes Konzert, immer ein weinendes, ein lachendes Auge, ist ja klar, ne. Also irgendwie ist man natürlich immer auch so ein bisschen, naja, froh, alles gut gelaufen. Aber weiß man jetzt schon, wird einem auch morgen schon wieder fehlen. Ja? Und dann müssen wir checken, wie das weitergehen kann, denn das sind ja schon noch einige Gegenden, auch so, wo wir noch nicht waren. Ne? Müssen wir mal gucken, dass das weitergeht. Gestern haben wir in Orisa, davor in Hamburg, den freien Tag. Aber es macht so einen Spaß mit der Band, die Band ist. Wenn der Tag zu Ende geht und du hängst allein zu Haus und du weißt nicht, wie es weitergeht, dann musst du wissen jederzeit, ich bin immer stark bereit, ey, für uns ist es noch nie zu spät. Ganz egal, wo ich grad bin, schon komm ich rüber, wenn du durchhängst, ist nichts Stärkeres als uns frei. Wir halten fest zusammen, alles andere geht uns am Arsch vorbei, am Arsch vorbei. Wie viele Jahre sind wir jetzt schon durch diese Welt gefetzt, Komplizen, die wir immer waren, haben uns locker angestellt an der Achterbahn der Welt und sind eigentlich immer sehr gut gefahren. Mal ging's ab, mal waren wir down, nichts hat uns umgehauen. Wenn du durchhängst, ist nichts Stärkeres als uns frei. Wir halten fest zusammen, alles andere geht uns am Arsch vorbei. Die Sängerin von Silbermond hat mit Udo Lindenberg ein Deal. Die Silbermond-Sängerin kurz vor dem Konzert vor ihrem Auftritt in Hamburg im Oktober 2008, am 25. Oktober. Ja, wir kennen ja Udo jetzt eine ganze Weile und wir haben ja auch einen Song mit ihm gemacht auf dem Album, deswegen bin ich auch heute da. Mhm. Und na klar, es ist irgendwie aufregend. Also das Adrenalin kommt dann, glaube ich, erst so kurz davor, bevor ich dran bin. Aber ja, ich glaube, Udo, ich habe das, oder wir haben mit den Jungs auch das Konzert zusammen gesehen in Berlin vor ein paar Tagen. Und das war echt cool. Also wir wollten uns die Show vorher mal anschauen zusammen und wollten das mal gucken, weil wenn man selber irgendwie singt, dann hat man gar nicht so den Kopf, die ganze Show zu verfolgen. Wir wollten es gerne mal im Ganzen sehen. Und man muss echt sagen, Udo ist topfit. Es ist sehr, sehr kurzweilig, obwohl das Programm sehr lang ist, extrem kurzweilig. Es macht total viel Spaß. Man kennt total viele Songs und es macht einfach nur Spaß, Udo zuzuhören. Also die Ansagen sind unschlagbar. Muss man sagen, es ist einfach Hammer. Also es macht unglaublich viel Spaß und deswegen ist es für ihn auch, glaube ich, heute sehr spannend, das alles aufzuzeichnen. Also der ist natürlich immer ein bisschen im Hinterkopf, oh, wenn man sich jetzt versingt, dann ist das festgehalten. Ja? Aber ich meine, live ist live. So ist es halt, auf der Bühne zu stehen und live Musik zu machen. Und ich glaube, keiner kennt das so gut wie Udo. Und deswegen wird das irgendwie cool. Udo hat ja schon gesagt, ja, Stefan, wir machen das halt ganz spontan. Das ist ja sein Lieblingswort. Deswegen schließe ich mich einfach an. Ich glaube, eine andere Wahl habe ich nicht. Termine in der Disco, vor Gericht und bei der Bank. Da schenk ich einfach meine fiese Egos und das wahre Ich bleib lieber im Schrank. Oh, ich sage, ich bin gar nicht der Typ, den jeder in mir sieht. Yeah. Oh ja, ja, ja, ja. Und das werde ich euch bei Zeiten auch alles noch beweisen. Dafür, denn mein eigentliches Ich ist im Urlaub. Oh ja, ich bin gar nicht der Typ, den jeder in mir sieht. Ich sag, und das werd ich euch bei Zeiten auch alles noch beweisen. Oh ja, keine Ahnung oder so. Ihr hört das neue Album von Udo Lindenberg, Stark wie zwei. Im Hintergrund übrigens der Soundcheck vom Konzert in Hamburg. Sehr eindrucksvoll das Konzert. Man sieht Udo Lindenberg als eine Art Rock-Astronaut, wie er da niederschwebt, auf einem Gestell, auf einem silbernen Gestell, das in die Halle hineinschwebt. Auf unser heißes Herz, das hab ich nicht bestellt. Polare Zeiten, nein, das ist nicht meine Welt. Auf dieser Autobahn, lass uns nicht weiterfahren. Die letzte Ausfahrt hier, ey komm, die nehmen wir. Da ist die letzte Bar, ist der letzte Drink vor der Grenze da. Mit uns gemacht, was ist denn bloß aus uns geworden? Was hat die Zeit mit uns gemacht? Ein eisiger Wind treibt uns nach Norden, in so ein Land, wo weit und breit nichts ist als Schweigen oder Streit. Da will ich nicht hin, es macht mich kaputt. Früher war der blau, heute stehen Fabriken da, sie produzieren grau, nur noch die Farbe grau. Ich kann das nicht mehr sehen. Ey, tu mir das nicht an, ich krieg ja Sonnenhals, egal was ich auch sag, alles verstehst du falsch. Dabei möchte ich so gern, wir sind doch beide vom selben Stern. Was hat die Zeit mit uns gemacht? Was ist denn bloß aus uns geworden? Was hat die Zeit mit uns gemacht? Ein eisiger Wind treibt uns nach Norden. In so ein Land, wo weit und breit nichts ist als Schweigen oder Streit. Da will ich nicht hin, das macht mich kaputt. Ist in Deutschland schon so etwas wie eine Institution. Eine Musik, eine Rock und vielleicht sogar, Achtung, das klingt jetzt ein bisschen anstrengend, aber vielleicht sogar eine moralische Institution. Seit Jahren, seit Jahrzehnten ist Lindenberg auch politisch sehr tätig und sehr rührig in Veranstaltungen zum Thema Rock gegen Rechts, aber auch in Demonstrationen gegen den Krieg. Vertreter der jüngeren Generation von der Band Die Prinzen widmen sich in aller Ausführlichkeit dem Phänomen Udo an sich. Herr Sebastian Krumbiegel und Konsorten. Udo an sich ist definitiv eine Koryphäe, auch wenn er das selbst gar nicht, glaube ich, so gern hört. Er hat der deutschsprachigen Musik, soll ich so ernsthaft sein jetzt, ja, ne? Ich bin mal kurz ernsthaft. Er hat der deutschsprachigen Musik echt einen, so viele Türen aufgemacht, von denen nicht nur wir profitiert haben, sondern noch Generationen auch nach uns. Wir hängen ja so ein bisschen dazwischen als Prinzen. Wir haben Udo kennengelernt. Du hast ihn kennengelernt. Ich habe 1990 kennengelernt, ich war damals sehr penetrant. Ich bin 1990 bei dem legendären Konzert, 1990 in Leipzig, bin ich hinter die Bühne, habe ihm irgendwie gesagt, Udo, ich bin auch total geil und habe hier Musik von meiner Band. Hast du hier eine Kassette? Habe ich eine Kassette. Ja, und dann irgendwie ein Jahr später haben wir ihn getroffen in Hamburg, im Boogie Park Studio in Altona, in der Eulenstraße 60a, wo Annette Humpe unsere erste Langspielplatte produzierte. Und eines Tages sagte, ja, ich bring mal so einen Freund mit, ja. Dann kommt er rein mit seinem, na hallo, ich bin's, ja. Und da waren wir schon alle sehr begeistert. Hey, wir haben von Udo so viel gelernt. Er hat uns erstmal die große weite Welt gezeigt in Hamburg. Er hat uns auf dem Kiez eingeführt. Er hat uns, also nicht jetzt wörtlich zu nehmen, er hat uns in die Szene des Kiezes eingeführt. Er hat uns Salambo vorgestellt. Er hat uns, ja, die Reeperbahn gezeigt. Und das war für uns als kleine Leipziger Aussies, die da kurz nach dem Mauerfall hinkamen, schon der absolute Hammer. Er hat uns mit auf Tour genommen kurz danach. Wir haben es erstmal vor 10.000 Leuten gespielt. Ich verehre Udo Lindenberg. Ich bin sehr froh, dass ich mich als seinen Freund bezeichnen darf. Ich habe zu Hause ein Gemälde, wo Udo sich selbst und mich gemalt hat. Und drunter steht Amigo mio Sebastian. Also wirklich ein großes, ein wunderschönes Bild, was immer noch einen großen Ehrenplatz hat und immer behalten wird. Ja, ich verneige mich. Das neue Album? Neue Album, großartig, wunderbar. Natürlich auch wieder, da schließen sich wieder Kreise. Produziert unter anderem von Andreas Herbig von Boogeyman, mit dem wir unsere ersten Platten auch zusammen gemacht hatten. Also diese ganzen, im besten Sinne Seilschaften, diese ganzen guten Connections, die Hamburg Connection, Boogie Park Studio, Andreas, Annette, die ja auch viel bei dem Album mitgemacht hat, Jan Delay natürlich, logischerweise Silbermond, das sind alles Sachen, die, wie Udo sagen würde, meine Filme oder eben meine die Geheimräte, die mithelfen, was Großes und Ganzes zu erschaffen. Und so wie Udo zur Zeit durch die Gegend eiert, wunderbar, großartig, so eine Zeit, dass endlich wieder große Mengen von Menschen in den Genuss kommen sollen. Als ich noch ein junger Mann war, saß ich locker irgendwann da auf der Wiese vom Hotel Kempinski. Trommelstöcke in der Tasche, in der Hand eine Cognacflasche und ein Autogramm von Klaus Kinski. Ich guckte hoch aufs weiße Schloss oder nur Loren. Rein jeder sagt, du spinnst. Du wirst es genauso bringen. Mach's auf die charmante Art. Mal elastisch, manchmal hart. Manchmal musst du das Glück aufzwingen. Später spricht dann Wilhelm Wieben. Er ist sich immer treu geblieben. Die Mode kam, die Mode ging. Man war immer noch der King. Ja, du machst dein Ding. Egal, was die anderen sagen. Und Ruhmservice wird mit U und H geschrieben. Einer, der in Hamburg in der Koller Line Arena dabei war, ist der illustre Jan Delay. Aufnehmen und hinter der Bühne. Zu später Stunde erzählt Herr Delay etwas von seinem ersten Schlagzeug und wie er den Sound fand und die ganze Wahrheit über sein Verhältnis zu Udo Lindenberg. Ja, war ein geiles Ding. War geil. Das war mein erstes Lindenberg-Konzert in meinem Leben. Ja. Quatsch, ne? Doch, wirklich. Du bist doch Fan, seit du 6 bist. Das habe ich immer nur für die Presse erzählt. Ich kenne den Typen erst seit 1,5 Jahren oder so, glaube ich. Also irgendjemand meinte mal zu mir, ich müsste mal einen Song mit dem machen. Ich fand die Mucke von ihm auch scheiße irgendwie, aber der meinte, das bringt Geld. Nein, Quatsch. Ich bin echt Fan, seit ich 6 bin und habe bis nie irgendwie, ich weiß nicht warum, ich weiß echt nicht warum, ich nie auf... Ich habe sogar im Nachhinein erfahren, dass ich auf seinem ausrangierten Schlagzeug... Das war mein erstes Schlagzeug. Aber das habe ich auch erst jetzt von ihm erfahren, zum Beispiel. Über Ecken kam das irgendwie an meine Eltern. Und, aber ich war auch nie auf seinem Konzert. Und die, heute habe ich es das erste Mal gesehen. Das war sehr schön. Aber ich hätte es lieber im Onkel Pö gehört. Und mit dem Sound. Und weil ich erstens da auch herkomme und da aufgewachsen bin. Und zweitens, weil das ein geilerer Sound ist als in der Color Line Arena. Was war der Höhepunkt des Abends für dich? Oh, ich glaube Säufermond. Also... Auf jeden Fall Säufermond, Mädchen von Ost-Berlin. Ja, ich glaube, die war so gerade in die krassen Balladen und er ist auch echt krass am Start gewesen. So, er singt derbe und das war echt krass. Also, hammermäßig. Ja, auf jeden Fall. Der Tod ist ein Irrtum. In Hamburg geht es schon richtig ab, muss ich sagen. Es ist immer schöne Aussicht, so eine Halle vollgepackt, dass auch bis der letzte Typ oben hinter Arme hoch und mittanzt. Das kann man schon sehen. Wenn das so ist, dann denkt man, ja, toller Abend für jeder. Jeder hat Spaß gehabt. Es gibt immer ein gutes Gefühl. Und ich bin auch stolz auf Udo, dass er das alles wieder so hingekriegt hat und ja, freue ich mich echt für ihn und uns alle. Das war die Stimme der holländischen Sängerin Ellen ten Damme. Der Fährmann setzt sich über den Fluss rüber. Ich spür deine Kraft, geht voll auf mich über. Stark wie zwei, ich geh die Straße runter. Stark wie zwei, egal wohin ich geh, du bist dabei. Ich bin jetzt stark wie zwei. Ich heb mein Glas und trink auf dich. Da oben hinter den Sternen, ich vergess dich nicht. Auch wenn ich heute dich so hart verliere, so bleibst du doch hier für immer bei mir. Du hast immer gesagt, ich soll nicht so lange trauern. Ich soll in deinem Namen richtig weiter powern. Stark wie zwei, ich geh die Straße runter. Stark wie zwei, egal wohin ich gehe, du bist dabei. Ich bin jetzt stark wie zwei. Stark wie zwei. Tief in meinem Herzen, stark wie zwei. Hab dich immer dabei. Ich gehe die Straße lang zusammen mit dir. Stark wie zwei. Setz dich übern Fluss rüber. Ich spür deine Power, geht voll auf mich über. Schon so oft ein Pionier. Du reist jetzt schon mal vor und irgendwann, dann folg ich dir. Das war der Titelsong des Albums Stark wie zwei von Udo Lindenberg. Lindenberg-Fans gibt es viele. Einen haben wir hier ausgewählt, Moritz von Uslar. Der ist auch Mitherausgeber des neu erschienenen Buches Am Tralafitti-Tresen. Und er erzählt uns etwas über sein Fantum, sein Udo-Fantum und die Frage, bei welchen Lindenberg-Songs er regelmäßig weinen muss. Na, das sind die Balladen natürlich irgendwie, die klassischen. Um jetzt gleich mal so die Chefhymne zu nennen, ist es natürlich Hinter dem Horizont, aber dann auch Gegen die Strömung, was heute in einem Konzert leider in so einer Rockversion lief, die nicht so gut lief für mich. Und wo muss ich denn noch weinen? Bei den frühen Songs. Cello. Und bei den Liebessongs. Logisch. Ganz naheliegendes Zeug. Hast du heute auch geweint? Ich habe bei dem letzten Song dann, Udo kann ja sozusagen mit einem Fingerschnippen so aus dem Lärmen raus umschalten in etwas sehr Rührendes. Und heute der Abschiedssong, Der Astronaut muss weiter. Das war sofort derartig wahr und naheliegend und konkret, dass man sich vielleicht nicht mehr wieder sieht so. Und das rührte dann sehr. Da musste ich nicht weinen. Heute habe ich irgendwie so oberanalytisch alles wahrgenommen. Aber es war sehr rührend. Ihr habt ja in dem Vorwort so schön geschrieben, der Fan sieht mehr, weil er liebt. So soweit wir haben geschrieben, soweit die Hoffnung, ja. Wir haben geschrieben, der Fan ist dumm, weil er liebt, das stimmt ja auch. Also der Fan per se ist schwer zu ertragen für den normalen Fan, weil er eben einfach wie ein Liebender spricht. Und wenn ein Liebender von seiner Liebe spricht, sagt man auch immer, ist schon gut, erzählt das doch jemand anders oder dem, den du liebst, aber bitte nicht mir. Deswegen haben wir geschrieben, der Fan ist dumm und gleichzeitig ist aber auch der, der liebt, sieht einfach mehr. Er empfängt mehr Daten, er ist offener oder so. Und das war sozusagen die Hoffnung des Buchs, dass wir sprechen dürfen über Udo, obwohl wir ihn eben wirklich lieben. Das war die Hoffnung. Ja, das war schön. Ein Lindenberg-Fan spricht über seine Liebe, sein Fan-Tum zu Udo Lindenberg. Aber nicht zu viel. Richtige Liebe ist, sagen wir mal ehrlich, richtige Liebe ist viel zu gefährlich. Nein, das Große, das wir haben, das setzen wir nicht aufs Spiel. Ein bisschen, aber nie zu viel. Du gehst mir am Arsch vorbei, obwohl's auch gut ist, wir zwei. Denn manchmal machst du's mir schwer, dann gibt es auch bei mir keine Gegenwehr mehr. Fast so, als ob ich dich schon immer. Leute wie wir bleiben immer schön cool. Wir tragen immer das Pokergesicht. Tiefe Seele geht keinem was an. Große Gefühle. Need to feel. Also heute war es ein historischer Abend in Rocky Rostock und es war der Auftakt des goldenen Rocktober. Und naja, die erste Show, das ist so, du kannst ja proben und machen und tun und so, aber so richtig spüren kannst du erst, wenn ein Publikum da ist. Na, und heute waren so an die 6000 Leute da und dann merkst du, wie das alles abzischt. Ne? Und die meisten Dinge zischen richtig gut ab, auch die neuen Songs, erstaunlich gut und auch ein paar von den alten. Naja, klar, die Klassiker, das lieben Leute natürlich auch. Und es sind vielleicht noch so 200 kleine Längen oder so, ja. Also festgestellt, ein Programm von der Firma, zu gut gemeint und zu lang ausgeschlossene Songs. Das ist ja so eine Halle, die hat ja auch so ein Eigenleben, ne. Also das bebt und das lebt, ja. Das ist so wie also Millionen Menschen so über gewissermaßen eine große kollektive Seele da, ja, mit der du korrespondierst. Und dann merkst du auch, hier ist noch ein Tick zu lang und da ist ja Spannungs, also Höhepunkte und so, ne? Wir wollen noch ein bisschen, also es ist schwindelerregend und natürlich die Fahrt des Body Wodka aus der Hallendecke darunter und so. Ich sehe das jetzt gerade hier auf den Fotos von Tina, tolle Fotos gemacht. Ah ja, das sind ja auch diese IT-Hände da im Hintergrund und so, da kommt der Astronaut darunter. Ist doch geil, ne? Guck mal, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ja. Wir wollen noch eine zweite Person da haben, die einen Vorderfuß hochhebt vor dem Hund, dann kann er nicht nach hinten austreten. Dankeschön. Chubby Checker stellt den Wecker, denn er muss ja mal wieder aufstehen. In so einem Hotel muss man immer mal schnell die Korridore abgehen. Mal gucken, ob noch alles klar ist. Und ob noch alles da ist, sind die Gäste auch alle gut zugedeckt. Sitzt auch keiner auf der Heizung, wenn die Heizung leckt. Chubby Checker stellt den Wecker, verdächtiger Gast an der Rezeption. Man weiß noch nicht genau, man ahnt noch rein ins Blaue. Vielleicht ein Koksbaron, kennen Sie den? Kombiniere, komme schon. Ob der Koks hat oder Shit, irgendwas hat der doch mit. Ob der Koks hat oder Shit, irgendwas hat der doch mit. Rex, geh an den Koffer ran. Und der Drogenhund schlägt an. Wuff, wuff, wuff, wuff, wuff, wuff. Ich meine ja, komm, riech. Da, such. Chubby Checker stellt den Wecker, denn er muss mal wieder gucken gehen. Darf man ja mal schauen, dass auch beim Sexuellen nicht so laute Schreie gellen. Durch unser Hotel kein Geröche, kein Geheche. In den Suiten und den Zimmern bitte nur wimmern. Sonst greift Chubby zum Telefon. Und die Männer von der Sitte kommen schon. Ob der Koks hat oder Shit, irgendwas hat der doch mit. Rex, wir an den Koffer ran. Und der Drogenhund schlägt an. Ob der Koks hat oder Shit, irgendwas hat der doch mit. Rex, geh an den Koffer ran und der Drogenhund schlägt an. Fuß, hab ich gesagt. Fuß. Wo ist Fuß? Hier ist Fuß. Komm her, Rex, komm. Was hast du da gemacht? Gibt's doch nicht. Entschuldigung, Dame. Nein, ich tu dies. Ist Rüde. Komm mal hier, Jens. So. Strafe muss sein. So, hab ich gegeben. Kommst du wohl hier hin? Rex, komm her jetzt! Rex! Da, Dobermann. Ob der Koks hat oder Shit, irgendwas hat er noch mit. Rex, geh an den Koffer ran. Der Drogenhund schlägt an. Montag. Ich geh mal zum Tierheim, hol mir neun. Wir brauchen sofort nach Hundeköter. Außer Maxi Pavian Köter. Wir brauchen sofort nach Hundekraus. Schönes Lied, ne? So machen wir das. Das ist gut. Pavian Krause, da gibt's Affen. Ja, ihr habt ihn erkannt. Den Meister, den einzigen, den El Unico, Helge Schneider. Steffi Stephan ist einer der Mitbegründer des Panikorchesters am Bass, Ambasso Fantastico. Er erzählt uns etwas über die erste Show, Längen und Kürzungen und das ersehnte Ende der publikumslosen Zeit. Total glücklich. Ich bin wirklich glücklich, weil es ist sehr, sehr, sehr gut angekommen. Ich glaube, dass es zu lang ist, weil es ist schlimm, wenn man wirklich an seine Grenzen geht. Ich bin heute an die Grenzen, weil ich war einfach am Ende, weil ich mein Knie verdreht. Das heißt also da, man muss das kürzen jetzt. Aber es sind, glaube ich, keine, das ist das Allerwichtigste. Ich glaube nicht, dass Hänger waren oder dass Längen aufgetaucht sind, die ich jetzt so gespürt habe. Mein subjektives Feeling. Deswegen war das einfach nur eine großartige Geschichte, wo ich im Moment jetzt so nur sagen kann, naja, okay, das ist zu lang. Und dann wird das ja mal ein richtiger Kampf, wird das so fight, so wie ein Endspurt. Und Musik ist ja neben der ganzen Show oder so, die man da macht und auch die man auch, also neben dem Showbusiness, was es ist, hat Musik ja auch doch damals was zu tun, was eben halt nicht sportlich ist. Es ist nicht wirklich ein Wettbewerb. Und wenn man so an die körperlichen Wettbewerbsgrenzen rangeht, tut das der Musik nicht wirklich gut. Mit denen ich gesprochen habe, die haben auch das Gefühl auch gehabt. Und ansonsten, ich meine, man kann das sehen, es ist fantastisch angekommen. Da waren ein paar kleine Pannen, das ist auch völlig normale. Und das muss ich jetzt einrollen. Und jetzt müssen wir mal sehen, wie ich die. day, day, day. Einer der vielen, vielen, vielen Lindenberg-Fans ist auch der Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre. Die erste Show in Rostock im Oktober, die kommentiert er nach auch im Hinblick auf sein soeben erschienenes Buch am Tralafitti-Tresen. Das Werk von Udo Lindenberg in seinen Texten von Benjamin Stuckrad-Barre. Ja. Ja. Mann, war das geil, oder, Schwessi? War das gut? Guck mal, wir haben schon viele erste Konzerte gesehen und dafür war das heute schon ganz schön. Jetzt wird das Ganze noch ein bisschen gekürzt und dann ist es richtig geil. Was wird das gekürzt? Das bin ich ein ganz schlechter Ratgeber. Ich möchte, keins der Lieder darf fehlen. Zum Beispiel jetzt, also Gegen die Strömung, ist ja eins meiner Lieblingslieder forever. Das ist gerade ein Streichkandidat offenbar. Das wäre schade. Fandst du also die Rockversion gut, weil da scheiden sich ja die Geister. Ja, da scheide ich mich mit. Aber ich habe mich einfach so gefreut, dass es kommt. So, deshalb ist es mir dann, ist ja auch immer so ein bisschen egal, welche Version jetzt. Ich fand ganz schön heavy die Band heute. Meine Güte, was diese Herren da noch so rauszaubern aus den Geräten, toll. Und Udo in Spitzenform. Ja, ne? Hab noch nie so gut gesehen, wirklich noch nie. Ich habe ihn schon oft gesehen, aber so, top. 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Liftoff. Schönen Montagmorgen lag ein toter Mann am Strand, in dessen Nähe man einen Astronautenanzug fand. Aber schon nach dreieinhalb Tagen alles klar auf war er wieder auferstanden, Freitagabend an der Bar. Vor die Vodka war sein Treibstoff und jetzt flutet er die Tanks. Es ist wieder wie Apollo 13 und er fühlt sich wie Tom Hanks, wie Tom Hanks, wie Tom Hanks, wie Tom Hanks. Zu den Fernen, zu den Sternen, in das kosmisch helle Licht, wo das Weltall ihn erleuchtet und der Wahnsinn zu ihm spricht. Denn hier unten wird ihn normallos, ne, da hält er's nicht mehr aus. Nur da oben, Daniel Düse, ist ein wirkliches Zuhause. Vor die Vodka war sein Treibstoff und jetzt flutet er die Tanks. Es ist wieder wie Apollo 13 und er fühlt sich wie Tom Hanks, wie Tom Hanks, wie Tom Hanks. War sein Name. war sein Name und irgendwann da schleudert er extrem. Hello, here is Houston, ground control. Are you having a problem? An alcohol problem? A veces los viernes caen en sábado. Te dejamos elegir tu tiempo y tu lugar. Porque volaste hasta la tierra de nadie. Hoy, Niemandsland. Die vermichtenden Nachrichten und Katastrophen. Obwohl ich sehr erkältet und verschnupft bin, werde ich versuchen, doch ein paar Nachrichten zu verlesen. Ein paar aktuelle Sachen. Im Moment sind wir alle Zeugen eines gigantischen Massakers, das gerade vor den Augen der Weltöffentlichkeit stattfindet. Die Herren in unseren Regierungen sind leider, wie immer, wenn die USA und ihre könnte man sagen, extremen Verbündeten ihre üblichen Bombardierungen und Massaker begehen, fast schon Komplizen. Wenn überhaupt, gibt es ein paar lahme, halbherzige Proteste, wenn überhaupt. Aber insgesamt wird das doch verschwiegen, totgeschwiegen, gut geheißen und es wird einfach mitgemacht. Aber nicht überall und nicht in allen Ländern und nicht bedingungslos. Viele, viele Proteste, zum Beispiel Protestveranstaltungen zum Konflikt Israel-Palästina. Es gibt heute, Freitag, in zahlreichen deutschen Städten Kundgebungen. Nein zum Krieg, stoppt die Massaker in Palästina, mit Redebeiträgen unter anderem von der AfI und von Pax Christi. In Augsburg, in Kreuznach sogar, in kleinen Städten, Frieden für Gaza. Es gibt heute in Hannover, in Hamburg, in Frankfurt, in Mannheim, Marburg, Pfaffenhofen, Saarbrücken, morgen dann in Aachen, Mahnwache, stoppt das Blutvergießen in Gaza um 11 Uhr. Am Samstag, in Augsburg, Demonstration gegen den Krieg in Gaza, stoppt das Blutvergießen, Auftakt 13 Uhr am Exerzierplatz. Am Samstag, dem 10., also morgen, am morgigen Samstag in Bad Hersfeld, Friedensweg vom Landratsamt Friedloser Straße zum Linksplatz, stoppt das Massaker in Gaza. Wir fordern einen gerechten Frieden für alle Menschen, die im Heiligen Land leben. Geben wir ein deutliches Zeichen allen Politikern, die durch einseitige Reden die Brandherde auf dieser Erde mit zu verantworten haben. Die Initiative zu diesem Friedensweg ging von arabischen, türkischen und deutschen Frauen und ihren Kindern aus. Ebenfalls am Samstag in Ballingen, Demonstration für den Frieden in Gaza, 14.30 Uhr Bahnhof. Am morgigen Samstag in Berlin, Demonstration gegen den Krieg in Gaza, 14 Uhr vor dem Roten Rathaus und dem Neptunbrunnen. Veranstalter Palästinensische Gemeinde Berlin, Arabische Vereinigung in Berlin. ebenfalls am morgigen Samstag um 13.30 Uhr in Dresden. Demonstration zur Beendigung der Massaker und des Krieges in Gaza. Das Islamische Zentrum Dresden ruft dazu auf. In Essen. Am morgigen Samstag eine Mahnwache. Schluss mit dem Bombenterror gegen die Bevölkerung im Gazastreifen. Verhandeln statt Schießen. Um 11 Uhr Porsche Kanzel Marktkirche. Veranstalter Essener Friedensforum. Ebenfalls am morgigen Samstag in Göttingen eine Mahnwache. Dem Frieden eine Chance für einen sofortigen Waffenstillstand im Gaza. Zwischen 11 und 13 Uhr vor dem alten Rathaus. In Hamburg. Am morgigen Samstag Protestaktion gegen den Krieg in Gaza mit Menschenkette rund um die Alster. 14 Uhr ist Start beim U4 Pavillon. Hannover, ebenfalls morgen, Demonstration gegen den Krieg im Gaza. 14.30 Uhr Opernplatz. Veranstalter ist die palästinensische Gemeinde Deutschland Hannover. In Köln, Kundgebung gegen den Gazakrieg, 14 Uhr, Domplatte VA, Deutsch-Syrischer Verein, Deutsch-Syrisches Kultur- und Medienzentrum, rufen zu diesem Protest, Protestaktion auf. In Mainz, Mahnwache gegen den Krieg im Gaza, 13 Uhr Hauptbahnhof, morgen am Samstag. Ebenfalls am morgigen Samstag, Mahnwache Frieden jetzt, die Waffen nieder, gegen den Krieg im Gaza, 10 Uhr Marktplatz, wie gesagt in Mülheim. In München, morgen, Demonstration gegen den Krieg im Gaza, 13 Uhr, Odeonsplatz. Neuwied, Mahnwache, stoppt den Krieg im Gaza, ebenfalls alle morgen. In Nürnberg, Demonstration, stoppt den israelischen Bombenterror, Freiheit für Gaza, Schluss mit der Besatzung der Palästinensergebiete. 14 Uhr. Paderborn, Kundgebung, die Not ist groß in Gaza, stoppt den Krieg. Redner Eugen Drewermann, Paderborner Theologe, Psychoanalytiker und Autor, um 12 Uhr auf dem Rathausplatz. Veranstalter sind die Initiative gegen den Krieg, Pax Christi, palästinensische Gemeinde. Pfaffenhofen, am morgigen Samstag ebenfalls Vortrag und Diskussion, Vertreibung, Ghetto, Völkermord, das Massaker in Gaza, mit Evelyn Hecht-Galinski, Tochter des verstorbenen früheren Vorsitzenden des Zentralrates der Juden Heinz Galinski. Eine jüdische Stimme für den Frieden um 20 Uhr im Festsaal des Rathauses von Pfaffenhofen. Kostet leider Eintritt 6 Euro für Schüler, Arbeitslose, frei. Ebenfalls am morgigen Samstag in Stuttgart ein Film, Rückkehr nach Haifa mit anschließender Ansprache, 17 Uhr, Gemeindezentrum St. Georg, Heilbronner Straße 131, Veranstalter Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB. Verein Flüchtlingskinder im Libanon. Eine Schweigemahnwache für Frieden im Nahen Osten in Solidarität mit allen Friedenskräften und den Opfern beider Seiten. Dazu ruft eine Arbeitsgemeinschaft Frieden e.V. auf. Das ist in Trier, morgen zwischen 11 und 12 Uhr. Tübingen, ebenfalls eine Kundgebung, den Krieg sofort beenden. Redner und Rednerinnen sind Dr. Mahmoud Algul, aus Gaza stammender Tübinger Chemiker, Hotpal, israelische Kriegsdienstverweigerung, Felicia Langer, Trägerin des Alternativen Friedensnobelpreises, um 12 Uhr auf dem Holzmarkt. In Wuppertal, morgen ebenfalls eine Kundgebung, stoppt die Angriffe auf Gaza, 12.30 Uhr vor den City-Arkaden. International ist auch einiges los. Am morgigen Samstag, wie gesagt, in London, Großbritannien, Demonstration, Stop the Massacre, Israel out of Gaza. Auftakt 12.30 Uhr, Speakers Corner, Hyde Park, anschließend Demo zur israelischen Botschaft. High Street, Kensington, Veranstalter Stop the War Coalition, BMI, Palestine Solidarity Campaign. Tel Aviv, am morgigen Samstag, eine Demonstration, End It Now. Opposite the Ministry of Defense, Hakira, Tel Aviv, am morgigen Samstag in Tel Aviv demonstrieren die Leute um 19.30 Uhr. Am Sonntag geht's weiter. Am Sonntag, dem 11., nochmal Berlin, Liebknecht-Luxemburg-Demo mit großem Demoblock für Palästina, Existenzrecht für Palästina, Treffpunkt 10 Uhr. Ich glaube nicht, es ist so, der 11. Der morgige, der übermorgige Sonntag ist der 90. Jahrestag der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Am Montag geht's weiter in Darmstadt. Vorlesung Der neue Jude, israelische Geschichte im Spiegel der hebräischen Literatur mit Professor Dr. Anat Jütte Feinberg, Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg um 18.05 Uhr in der TU Darmstadt, Hörsaal 223. Auch hier in Barcelona gibt es am morgigen Samstag eine große Demonstration von No a la Guerra, die bekannte Friedensorganisation, das Friedensbündnis vieler, vieler, vieler Menschen und Organisationen. No a la Guerra, morgen Samstag, ich glaube morgen Nachmittag wird die stattfinden. Guckt einmal in die Internetseiten, ich werde gleich sehen, ob ich das genaue Treffpunkt und die genaue Uhrzeit finde und werde dir noch einmal durchsagen. Erneut entladen sich die Dauerspannungen im israelisch-palästinensischen Verhältnis in Krieg und Bomben, Hass und Zerstörung. Das Leiden muss ein Ende haben. Viele Organisationen leisten wichtige friedenspolitische Arbeit. Attac stellt einige von ihnen vor und bittet um Unterstützung. Täglich hören wir neue Schreckensmeldungen über Angriffe, Tote und Verletzte, Zerstörung und Versorgungsprobleme. Die Gräuel des Krieges sind der deutliche Beweis für das Versagen der Politik. Nicht nur der beiden betroffenen Parteien, sondern auch der internationalen Diplomatie. Noch mehr als zuvor gilt es nun, jene Kräfte zu unterstützen, die trotz jahrzehntelanger Spannungen konsequent und überparteiisch friedenspolitische Arbeit geleistet haben. Ihre Forderungen und ihre Handeln gegen Hass und Angst finden nur selten die Aufmerksamkeit der Massenmedien. Dabei könnten sie kurzfristig davor bewahren, die Lage mit einseitigen Schuldzuweisungen weiter zu eskalieren und mittelfristig helfen, Perspektiven für eine Region zu entwickeln, die seit Jahrzehnten unter Spannungen und Gewalt leidet. Bereits vor 2,5 Jahren, im Juni 2006, schrieb Attac zum damaligen Libanon-Krieg sinngemäß: Wer die eskalierte Gewalt beklagt, muss sich auch mit der eigenen Ohnmacht, den Frieden erfolgreich fördern zu können, auseinandersetzen. Eine andere Welt kann nicht von den Regierungen eingefordert, sie muss konkret gelebt und erstritten werden. Attac versteht sich als Teil der internationalen Friedensbewegung und ruft dazu auf, in diesem Sinne im Nahostkonflikt friedenspolitisch aktiv zu werden. Und entstehend stellen wir eine Reihe von Organisationen aus dem Attac-Netzwerk vor, die sich praktisch und politisch um eine Deeskalierung des Konflikts bemühen, sowie Initiativen vor Ort, die sich für die israelisch-palästinensische Völkerverständigung einsetzen. Ich nenne ein paar. Medico International, ein renommierter Name. Die Webseite ist leicht zu finden, guckt einfach unter Medico International. Da gibt es auch einen Jerusalem-Blog von Zafrir Kohn, ein jüdischer Gelehrter, der schreibt über seine Erlebnisse und seine Perspektive zu diesem Konflikt. Eine andere Organisation, die für den Frieden aktiv eintritt, ist die Organisation Pax Christi. Sie fordert die Bundesregierung wie auch die EU auf, sich ernsthaft für eine politische Lösung des Konflikts einzusetzen. Die Kampfhandlungen müssen sofort eingestellt werden, zumal die Einsatzbefehle des israelischen Militärs gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen. Stattdessen soll die Blockade des Gazastreifens aufgehoben und den Palästinensern eine echte politische Perspektive auf Selbstbestimmung gegeben werden. Auf der Webseite von Pax Christi könnt ihr die vollständige Fassung dieser und weiterer Erklärungen finden. Die Organisation Friedensratschlag. Der Friedensratschlag macht mit einer Pressemitteilung unter anderem darauf aufmerksam, dass Israel im Rahmen der Konflikteskalation mehrfach wortbrüchig geworden war. Zudem haben die internationalen Beobachter friedenspolitisch versagt. Trotz der Ankündigung des Angriffs durch Israels Premierminister erfolgte keinerlei Intervention seitens des Nahostquartetts. Das sind USA, UN, EU und Russland. Die Erklärung stellt auch dar, in welchem historischen Kontext die Hamas im Gazastreifen an Vorherrschaft gewinnen konnte und dass sie vor allem durch die israelische Kriegspropaganda verteufelt wird. Der Bundesausschuss Friedensratschlag ruft dazu auf, Briefe an die israelische Botschaft in Berlin und an das deutsche Außenministerium zu schreiben, sowie mit friedenspolitischen Aktionen mehr Öffentlichkeit zu schaffen. Eine weitere Organisation ist das Netzwerk Friedenskooperative. Die Kooperative für den Frieden setzt sich aus über 50 Friedensinitiativen zusammen. In einer gemeinsamen Erklärung unterstreicht sie, dass sowohl die palästinensische als auch die israelische Zivilgesellschaft unter dem andauernden Konflikt leiden. Angesichts der gegenseitigen Eskalation der israelischen Politik und Hamas-Regierung im Vorfeld sei es verfehlt, einseitige Schuldzuweisungen vorzunehmen. Nachdem die Bearbeitung des Nahostkonfliktes in den Händen der offiziellen Politik offensichtlich nicht gut aufgehoben ist, weist die Organisation unter anderem auf die unterstützenswerte Arbeit der Organisation Free Gaza hin. Guckt auf die Webseite dieses Netzwerks, es heißt Netzwerk Friedenskooperative. Eine weitere Informationsstelle Militarisierung e.V. Mitarbeiterin Claudia Heidt der Informationsstelle Militarisierung macht in ihrem Standpunkt auf den zeitlichen und politischen Zusammenhang der Gaza-Bombardierung zu den anstehenden Wahlen in Israel aufmerksam. Allerdings sei absehbar, dass der Krieg nur kurzfristig die Angriffe mit Raketen aus dem Gazastreifen aufhalten wird. Neben den verheerenden humanitären Folgen wird er die Aggressionen auf beiden Seiten stärken. Es ist an der israelischen Regierung, die Bombardierung zu stoppen. Und an der internationalen Gemeinschaft entsprechenden Druck auf Israel auszuüben. Unter anderem muss Deutschland seine Rüstungsexporte nach Israel beenden. Friedensinitiativen zum Israel-Palästina-Konflikt sind die Jewish Voice for Peace. Die Organisation, eine jüdische Stimme für den Frieden, Sitz in San Francisco, ist die älteste und größte unter den jüdischen Gruppen, die überzeugt sind, dass die israelische Besetzung palästinensischer Territorien beendet werden muss. Die Webseite heißt Jewish Voice for Peace. Dann gibt es das New Profile Movement. Das New Profile wurde als feministische Organisation gegründet, versteht sich als Bewegung zur Zivilisierung der israelischen Gesellschaft und arbeitet politisch gegen die Übermilitarisierung Israels. Webseite New Profile Movement. Gush Shalom. Gush Shalom hat als Friedensinitiative das Ziel, die israelische öffentliche Meinung zu beeinflussen und in Richtung von Frieden und Versöhnung mit dem palästinensischen Volk zu führen. Webseite Gush Shalom. Schmerz und Tal, wahrer Lohn. Au! Au! Au! Au! Au! Meine Muskeln sind Maschinen. Sehnstellen, Schweiß, Wühl. Schritte, ist wahre Arbeit. Schmerz und Tal, wahrer Lohn. Bleiben wir noch ein bisschen bei den alternativen Medien, ehe wir dann zu den offiziellen und leider auch so einseitigen, parteiischen, verlogenen, gekauften Medien kommen. Aber gut, die haben auch ihre guten Seiten, man kann sich auch informieren und muss sich dann zwischen den Zeilen selber seinen Reim auf die Sache machen, beziehungsweise muss die Lücken selber füllen, die sie lassen. Attack. Schreibt selber und klopft sich da ein bisschen auf die Schulter, das können Sie auch. Politik geht uns alle an, das ist das Motiv sozialer Bewegungen, das ist das Erfolgsgeheimnis von Attac. Die globalisierungskritische Bewegung gilt als wichtigste Bewegung des 21. Jahrhunderts. Seit ihrem erstarken Ende der 90er hat sie die öffentliche Diskussion maßgeblich mitgestaltet und in breiten Teilen der Bevölkerung eine kritische Sichtweise auf die neoliberale Globalisierung verankert. Etliche Demonstrationen mit breiter Mobilisierung und großer Signalwirkung, Aktionen und Kampagnen gegen die unerträglichen Zumutungen unsozialer, umweltfeindlicher und kriegerischer Weltpolitik, sowie gut besuchte Kongresse, unzählige lokale Veranstaltungen und kritische Veröffentlichungen in unterschiedlichster Form haben zu dieser Erfolgsbilanz beigetragen. Das große Netzwerk ATTAC hat an diesen Erfolgen einen bedeutenden Anteil. Auf diesen Seiten bieten wir die Möglichkeit, sich einen Überblick und so weiter zu verschaffen. Gucken wir mal die Erfolge von ATTAC. Da gab es am 6.11.08 in den Kinos ATTAC-Spot zur Bankenkrise. Der preisgekrönte Tatort-Regisseur Thomas Bohn hat für ATTAC einen 52-Sekunden-Spot zum Thema Bankenkrise entwickelt. Den haben wir auch hier im Niemandsland vorgestellt. Bericht vom Lateinamerika-Kongress, das war am 2.11.08, mit einem mehr als 500 Teilnehmern und Teilnehmerinnen ist heute in Mannheim der erste Lateinamerika-Kongress von ATTAC zu Ende gegangen. Das war ein Riesenknüller von ATTAC. Rettet das Grundeinkommen in Afrika. Der dritte deutschsprachige Grundeinkommenskongress war ein großer Erfolg und bereicherte die aktuelle Diskussion. Das war am 30.10. ATTAC im DAX, Aktion an der Börse Frankfurt. Das war am 27. Oktober mit einer Aktion zivilen Ungehorsams und einem Banner vor dem DAX. Vor der DAX-Tafel haben 25 ATTAC-Aktivisten in Frankfurt demonstriert. Und so weiter und so weiter. Wenn ihr wissen wollt, was ATTAC eigentlich macht, wie sie vorgehen, welche Initiativen sie unterstützen und wie sie arbeiten, schaut auf die Seite ATTAC. Da gibt es deutsche, spanische, englische Seiten und was ihr wollt. ATTAC. Ein paar kleine Hintergrundmeldungen zum Thema deutsche Geschichte, Zeitgeschichte. Während des Kalten Krieges hat die bundesdeutsche Justiz Kommunisten ungleich härter verfolgt als ehemalige Nationalsozialisten. Jawohl, was wir immer wussten und geahnt haben, hier haben wir es schwarz auf weiß als Statistik. Das geht nämlich aus einer Studie des Historikers Josef Forschepoth in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft hervor. Die Zahl der zwischen 1951 und 1968 gefällten Urteile gegen Kommunisten lag fast siebenmal so hoch wie die gegen NS-Täter. Obwohl die Nazis Millionen Menschen ermordet hatten, während man westdeutschen Kommunisten nun wirklich politische Straftaten wie Landverrat vorwarf, aber keinen Massenmord. Das haben sie nämlich niemals begangen. Nach Kriegsende war die Kommunistische Partei Deutschlands, die KPD, zunächst in fast allen Landesregierungen vertreten, verlor jedoch bis 1951 zwei Drittel ihrer 300.000 Mitglieder. Der damalige Kanzler Konrad Adenauer sah dennoch in der Kommunistischen Partei eine Gefahr und führte 1951 zahlreiche politische Straftatbestände ein. Zudem verbot das Bundesverfassungsgericht die KPD 1956 auf Druck natürlich der Amis. Forschepoth zufolge ermittelten Staatsanwälte bis 1968 gegen 125.000 Personen wegen politischer Delikte. Das Ziel war weniger der Kampf gegen eine politisch bedeutungslose Partei als gegen kommunistische Gesinnungen. Im Vergleich, den Nazi-Vergleich, NS-Ermittlungsverfahren richteten sich bis heute gegen rund 106.000 Verdächtige. Erst 1968 reformierte der Bundestag das Strafrecht und beschloss eine Generalamnestie, unter die die Kommunisten fielen. Gaza-Stadt. Zehntausende Flüchtlinge, kaum Wasser und Lebensmittel. Erstmals seit Beginn der Gaza-Offensive und der Massaker beschreibt die UNO detailliert die humanitäre Lage. Und die sieht wirklich nicht gut aus. Die Kommissarin für Menschenrechte fordert eine Untersuchung wegen israelischer möglicher Kriegsverbrechen. Berlin, die Bilanz der UNO knapp zwei Wochen nach Beginn der israelischen Gaza-Offensive fällt verheerend aus. Es gibt keinen sicheren Ort im Gazastreifen. Keine Zufluchtsorte, keine Bunker, heißt es in einem fünfseitigen Report über die humanitäre Lage. Die Grenzen sind geschlossen und die Menschen haben keinen Ort, an den sie sich flüchten können. Fast warnend weist die UNO darauf hin, dass die als Zuflucht genutzten Einrichtungen der Organisation nicht konstruiert sind, um Flüchtlinge vor Bombardements zu schützen. Grundsätzlich gibt die UNO regelmäßig Berichte über die humanitäre Lage in Gaza heraus. In der aktuellen Situation, in der ausländische Medien und Beobachter von der israelischen Armee konsequent aus dem Gazastreifen ferngehalten werden, gibt der Report über den Schutz von Zivilisten nun erstmals Einblick und Zahlen zur Katastrophen, zur katastrophalen humanitären Lage in der Kampfzone. Explizit fordern die Autoren des Berichts, dass wegen des dringenden Bedarfs an humanitärer Hilfe Transporte in den Gazastreifen rund um die Uhr operieren können müssten. Die Angaben der UNO werden der israelischen Regierung nicht gefallen, das weiß man. Wenn die könnten, würden die natürlich auch, das haben sie schon gemacht, UNO-Vertreter bombardieren oder abknallen oder umbringen. Ziemlich gelassen hat die UNO stets behauptet, eine humanitäre Krise in hatten die israelischen Mörder behauptet, eine humanitäre Krise in Gaza gäbe es nicht. Indirekt stellte man fest, die Berichte und Zahlen seien Hamas-Propaganda. Zudem betonte das israelische Militär, dass Israel eben im Krieg sei und der Kampf im Vordergrund stehe. Nun aber kommen die beeindruckenden Schilderungen der UNO, die nach dem Beschuss zweier ihrer Schulen und eines Hilfstransports am Donnerstag frustriert die Unterbrechung ihrer Mission in Gaza verkünden musste. Das Klima zwischen der UNO und Israel, traditionell belastet wegen der zahlreichen Verstöße des Landes gegen UNO-Resolutionen, ist in der zweiten Woche des Gaza-Konflikts mittlerweile eisig. Unabhängig von dem Report der lokalen Helfer machte die hochrangige UNO-Funktionärin Navi Pillay in Genf schwere Vorwürfe gegen Israel. Der Teufelskreis von Provokation und Rache muss ein Ende haben, sagt Pillay, Hochkommissarin für Menschenrechte. Viele Menschen, so die UNO-Frau, seien durch Israels nicht hinnehmbare Militärschläge auf eindeutig gekennzeichnete UNO-Einrichtungen getötet worden. Die Daten des Reports werden bei einer solchen Untersuchung auch eine große Rolle spielen. Gleich zu Beginn des Dossiers beziffert die UNO die Zahl der in den vergangenen zwei Wochen getöteten Menschen auf 758. Ob es sich bei den männlichen Opfern um Hamas-Kämpfer oder Zivilisten handelt, ist schwer auszumachen. Gleichwohl sind unter den Toten auch 60 Frauen und 257 Kinder. Beide Gruppen zusammen machen 42% der Opfer aus. Der Krieg gegen die Hamas in Gaza trifft die Frauen und Kinder, die Schwachen. Die UNO beschreibt, wie die Menschen im Gazastreifen ums Überleben kämpfen. Demnach ist die Stromversorgung in fast allen Teilen Gazas mehr oder minder zum Erliegen gekommen. Am 4. Januar, so der Bericht, seien rund 75% der Bevölkerung, die auf rund 1,5 Millionen Menschen geschätzt wird, ohne Strom gewesen. Trotz der von den Israelis erlaubten Benzintransporte waren auch am 6. Januar noch immer weite Teile von Gazastadt ohne Elektrizität. Die angespannte Sicherheitslage erlaube Reparaturen nur sehr begrenzt. Auch das Wassersystem in Gaza ist großteils außer Betrieb. Laut der UNO sind 800.000 Menschen im Gazastreifen ohne fließendes Wasser. Rund die Hälfte aller Quellen könne wegen fehlender Elektrizität nicht angezapft werden. Die andere Hälfte pumpt nur zeitweise Wasser an die Oberfläche. Zudem wird die Nahrungsversorgung immer dürftiger. Seit dem 6. Januar arbeiten nur noch 9 Bäckereien. Die Preise fürs Brot verdoppeln sich. Die Schließung der Schmuggeltunnels von Ägypten nach Gaza hat laut UNO zu einer weiteren Verschärfung der Lage geführt. Die Organisation schätzt gemeinsam mit dem World Food Program, dass 80% der Bevölkerung mittlerweile auf Hilfe von außen angewiesen sind. Im Notstand befinden sich auch die Krankenhäuser. Die wenigen Betten für Schwerverletzte seien überbelegt. Seit Tagen würden Patienten so schnell wie möglich wieder nach Hause geschickt. Bundeskanzlerin Merkel hat die Wirtschaft aufgerufen, Regierungshilfen zur Krisenbewältigung zu nutzen und Fachkräfte nicht leichtfertig zu entlassen. Bei einem Treffen mit Vertretern des Mittelstands in Berlin informierte sich die Kanzlerin über die Nöte der Unternehmen. Um diesen zu helfen, plant die Regierung eine Art Schutzschirm von bis zu 100 Milliarden Euro. Die Gespräche dienten der Vorbereitung des Koalitionsgipfels am kommenden Montag, bei dem ein zweites Konjunkturpaket beschlossen werden soll. Die Aktien der Commerzbank sind weiter drastisch eingebrochen. Die Papiere der zweitgrößten deutschen Privatbank büßten zeitweise 13% ein. Gestern war bekannt geworden, dass die Commerzbank aus dem Rettungsfonds der Regierung eine weitere Kapitalspritze in Höhe von 10 Milliarden Euro erhält. Im Gegenzug übernimmt der Bund gut 25% der Bankaktien und erhält damit ein Vetorecht bei wichtigen Entscheidungen. Das Finanzministerium will so bald wie möglich zwei Staatssekretäre in den Aufsichtsrat schicken. Diese können dann direkt die Geschäftspolitik der Bank überwachen. Die israelische Armee und die radikal-islamische Hamas haben ungeachtet einer UNO-Resolution ihre Kämpfe im Gazastreifen fortgesetzt. Israel bombardierte nach eigenen Angaben über 50 Ziele. Militante Palästinenser sollen mindestens 20 Raketen auf Israel abgefeuert haben. Der Weltsicherheitsrat hatte Israel und die Hamas zur sofortigen Waffenruhe aufgefordert. 14 der 15 Mitglieder stimmten für die Resolution, die USA enthielten sich. In dem Text wird von Israel der Rückzug aus dem Gazastreifen verlangt. Bundesaußenminister Steinmeier will noch heute zu einer Nahostmission aufbrechen. Am Fox-Gletscher in Neuseeland suchen Rettungsmannschaften nach einem verschütteten Touristen. Der 20 Jahre alte Mann war gestern von herabstürzenden Eisbrocken erschlagen worden. Er wird unter mehr als 30 Tonnen Eis vermutet. Die Leiche eines zweiten Touristen konnte bereits geborgen werden. Die beiden jungen Männer waren offenbar zu nah an den Gletscher herangetreten. Zwei weitere Touristen konnten sich vor dem Eisabbruch gerade noch in Sicherheit bringen. Der Fox-Gletscher auf der Südinsel ist eine der Haupttouristenattraktionen Neuseelands. Noch ein paar Meldungen von der Wirtschaftsfront. Der traditionsreiche deutsche Porzellanhersteller Rosenthal ist pleite. Das teilte eine Firmensprecherin mit. Die Insolvenz sei Konsequenz aus der Zahlungsunfähigkeit des irisch-britischen Mutterkonzerns. Commerzbank Rettung gerät zum Wabank-Spiel, meldet der Spiegel. Thema Staatshilfe. Es ist der Beginn einer neuen Ära. Der Bund erwirbt seine Sperrminorität der Commerzbank und rettet so die Übernahme der kriselnden Dresdner Bank. Doch der Preis ist hoch. Für Steuerzahler, Aktionäre und Wettbewerber der Commerzbank sind die Aussichten düster. Jahre neue Reichskanzlei, das ist zu vermelden. Ein Jahrestag. Galerien wie ein Fußballfeld und Arbeitszimmer mit 400 Quadratmetern. Vor 70 Jahren eröffnete Diktator Hitler seine neue Reichskanzlei. Hinter der protzigen Fassade verbarg sich jedoch unfassbare bauliche Schlamperei. Wer mehr wissen will, kann im Internet gucken. Da ist ein ausführlicher Bericht. Was in Deutschland in diesem Jahr los sein wird, das resümieren wir hier ganz kurz. Es geht nämlich um Wahlkampf und Krise. Das sind die zwei großen Themen. In Hessen hat der Wahlkampf schon begonnen. Der ist nämlich am 18. Januar wird in Hessen gewählt. Da gibt es Landtagswahlen. Und da sieht es für die SPD sehr, sehr schlecht aus. Statt 36,7 nur noch 25%. Gewinnen wird wohl ganz klar die CDU mit 41%, 5% mehr als bei den letzten Wahlen. Ebenfalls sehr, sehr stark mit 13% die Grünen und die FDP. Am 23. Mai gibt es dann die Wahl des Bundespräsidenten, am 7. Juni die Europawahl, am 30. August dann Landtagswahlen im Saarland, Sachsen und Tübingen. Da ist überall die CDU vorne. Jawohl, überall ziemlich stark vor der SPD. Die linke Partei sehr, sehr stark in Tübingen mit 30%. Dann die Landtagswahl in Brandenburg, die wird im September diesen Jahres stattfinden. Da ist die SPD mit 36% wahrscheinlich der große Favorit. Zusammen mit der Linken mit 27% haben die anderen Parteien keine Chance. Weihnachtszeit und Jahreswechsel sind also halbwegs gut verlaufen, aber die Politik ist wieder da. Am Montag dieser Woche traf sich der Koalitionsausschuss, um weitere Maßnahmen gegen die Wirtschaftskrise zu beraten. Der Spiegel schreibt hierzu, es werden Tage sein, die einen Vorgeschmack geben auf das Jahr 2009 mit Wahlen im Bund, in 5 Bundesländern, in der EU und in vielen Kommunen. Es werden Tage sein, in denen die großen Themen des Jahres anklingen. Wie kann die deutsche Politik die Krise bewältigen? Und welchem Bündnis vertrauen die Wähler für die nächsten 4 Jahre die Bundesregierung an? Die Frage, die sich diesmal stellt, ist ein bisschen größer als sonst. Es geht nicht nur um Angela Merkel oder Frank Steinmeier, um Union und SPD. Es geht um Parteien, um das Parteiensystem und die Demokratie insgesamt. Weil etwas passieren könnte, was es noch nie gegeben hat in der Bundesrepublik, in ihrer Geschichte, dass eine große Koalition zum zweiten Mal hintereinander regiert. Oder dass ein Bündnis von 3 Parteien an die Macht kommt. Beide Konstellationen sind schwierig. Beide könnten der deutschen Demokratie etwas von ihrer Stabilität nehmen. Und es wird um ein Phantom gehen, um ein Bündnis, das es im Bund nicht geben soll. Rot-Rot. Das ist also für die etablierten Presseleute und die etablierten Politiker ist das praktisch, wie soll man sagen, das ist der Teufel, das rot-rote Bündnis, das ist der Ernstfall, das ist wie in den 50er Jahren die Kommunistische Partei. Dann werden sie wahrscheinlich verboten werden. Bei der Linken sieht es gar nicht so schlecht aus. Die linke Partei, die hat sich ganz schön hochgearbeitet. Viele haben sich auch von der SPD abgespalten. Die Linke ist eine der wenigen Parteien in Deutschland, deren Mitgliederzahlen derzeit wachsen. Von 71.700 Ende 2007 auf inzwischen mehr als 76.000. Grund ist die Fusion von Linkspartei und WASG. Vor allem in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und dem Saarland melden die Genossen den Beitritt enttäuschter Sozialdemokraten in Massen. Zwar liegt das Durchschnittsalter in den Ostlandesverbänden noch immer bei knapp 70 Jahren, das sind also sehr viele Altgenossen, die da in der Linken sind, aber durch die Verjüngungen im Westen mit einem Altersschnitt von unter 50 Jahren konnte die Partei den gerontologischen Verfallsprozess bremsen. Anlässlich des 90. Jahrestags der Ermordung ihrer Ikonen Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht versammelt sich die Partei am Sonntag, den 11. Januar in Berlin zum Gedenken. Da gibt es allerdings einen kleinen Streit. Die Parteiführung sollte eigentlich auch ein Mahnmal für die Opfer des Stalinismus innehalten, doch die kommunistische Plattform, das ist eine Strömung innerhalb der Linken, die stört das. Ein Stein, der pauschal an alle erinnert, die unter Stalin zu Tode kamen oder Haftstrafen verbüßten, ist für uns inakzeptabel. Denn dazu zählen nicht zuletzt und nicht zu knapp Faschisten, heißt es in einem Text der KPF. Versinkt. Dort ist ein Geschrei um Hilfe, dort ist eine Frau, die winkt. Haltet die Autos an, stoppt den Verkehr. Rings versinken Menschen und keiner schaut her. Könnt ihr denn gar nichts sehen? Hallo für euren Bruder und nicht für irgendwen. Steht auf von eurem Essen.

Der Krieg, der jetzt durch die Länder geht, ist der Krieg gegen dich, Prolet. Arbeiter bauen, den Krieg gewähren, den Krieg gewähren, zerstört die faschistischen Räuberheere, setzt alle Herzen in Brand. Pflanzt eure roten Fahnen, die Arbeit auf jede Lampe, auf jede Fabrik. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Dolchstoßlegende, Anfang und Ende. Wie war doch der feige Gesang der Generale, die den Krieg verloren und nach verlorenem Waffengang bei Tor und Baldur und Wotan schworen: Wir sind nicht besiegt von französischen Flinten. Ahora también tenemos aquí ya lugar y horario de la manifestación y de las concentraciones per Gaza aquí en Barcelona, en Lérida, Girona, Terrassa, Rubí y La Garriga. Concentraciones para exigir el fin del bloqueo, el fin de las masacres y el castigo, y el fin de los castigos colectivos intolerables que sufre la población palestinense de Palestina por parte del ejército de la maquinaria militar israelí. Aquí en Barcelona, mañana sábado 10 de enero, una gran manifestación en la Plaza Universidad. Comienza a las 19 horas. En Terrassa, sábado... No, en Terrassa ya estaba. Perdón. Aquí en Barcelona, entonces, la gran manifestación contra la guerra en Gaza. Erhörte sie nicht die verlogenen Finden, erschossen auf der Flucht von hinten. Einst kommt der Tag, die Verbrechen zu sühnen, dann wird wohl den Mördern das Lachen vergehen. Denn diesmal bekommen sie, was sie verdienen. Und wenn sie auch feige um Gnade flehen, für dieses Getier keine ehrlichen Flinten, den Strick und einen Tritt von hinten. Estáis escuchando Niemandsland, un programa no solo en lengua alemana, aquí en Contrabanda FM 91.4. Wir haben keine Zeit. Die Toten Hosen von ihrem neuen Album In aller Stille. Ständig kommen Leute zu mir und fragen traurig, können wir irgendetwas für dich tun? Ich schau fortwährend nur in besorgte Augen und komm dann jedes Mal in Erklärungsnot. Dabei bin ich grad gut drauf, denn Helle ist alles neu. Das sieht vielleicht von außen nicht so aus, aber Helle ist alles neu und ich bin okay. Am Sonntag, dem 11., wird sich der Tod, die Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts zum 90. Mal jähren. Wir fahren immer nur dieselbe Schiene, wie eine Maschine, und wir sind nur eine Nummer im System, doch wir sind unbequem. Wir sagen, dieser Staat ist nicht so schlecht und theoretisch habt ihr sogar recht, doch wir sehen die Seele zugrunde gehen. Wir müssen was dagegen unternehmen. Maschinen, die eure Rechner bedienen, und wir sind mehr oder weniger an unsere Grenzen getrieben. Ihr sagt, arm oder reich, alle Menschen sind doch gleich, doch wir sehen Polizeien und Privatarmeen, Freund und Helfer nur von wem? Ihr sagt, ihr seid immer auf der guten Seite. Von Zeit zu Zeit fickt ihr einen unserer Leute. Ich weiß, ihr meint, wir sind der Feind und ihr seid die Feinen. Doch wir bleiben einfach weiter open-minded. Die Welt ist viel zu kalt, um gesund zu sein. Ihr züchtet ein Monster wie Frankenstein. Wir sollten zuallererst unser Verstand befreien und dieses Land von seiner Angst heilen. Die Botschaft, die Medizin im ganzen Land verteilen. We're talking about, talking about, talking about. Ich sage tschüss, adeo, adios, bis nächsten Freitag. Ich hoffe, der wird nicht so verschnupft und so kalt und so ungemütlich sein wie der heutige Tag hier in Barcelona. Es ist wirklich saukalt, Leute. Also nass, kalt, ungemütlich. Trotzdem wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Wer jetzt nichts Besseres zu tun hat, bitte bleibt an den Radios. Jetzt geht's weiterhin mit Sibaldone, mit unserem Freund Roberto Finocchio. Tschüss, adeo, adios. Bis nächste Woche Freitag, wieder direkt von hier aus dem Niemandsland, aus dem Contramanda-Studio an der Plaza Real. Tschüss, adeo. Euer Della Fiascaz. Jau, agur, haltet die Ohren steif. Babylon, es ist die Evakuierung, mein Baby Lion und ich. Ey, wir fliehen vor Mafia, Nama Gedeon. Was macht die Barbie auf dem Thron der Nation? Die Situation wird wir rebellieren, roter Stern, roter Mond, Rotation. Unser Codex klingt im Unterton. Meine Supervision, dieser Mutation, die Computer, gesteuerte Passion, meine Luca. Und ich im Mitten von politisch Korrekten, die alle an der Nadel hängen. Das gibt ein Gedenkes, denken, weil alle tief in Babel hängen. Bekiffte, weggefangen, verfängen, bring auch mein auf den Fängen. Der rote Faden geht weiter mit Gesängen von Nala und Simba's Reaper. By one on weaponing, to be dreadlocked on what we're causing. Free your instinct, let us all see. Yes, yes, yes. In jedem Radio und jeder Radio.